Lektionen der Stille. Klassische Zen-Texte. Ein Hörbuch aus der Reihe Kleine Bibliothek der Weltweisheit des Verlags C.H. Beck. Vor langer Zeit sagte Descartes, ich denke, also bin ich. Das ist der Beginn der Philosophie. Aber was, wenn du nicht denkst? Das ist der Beginn der Zen-Übung. Zen-Meister Sung San. Zen-Übung bedeutet nicht, begriffliche Unterscheidungen zu treffen, sondern die eigenen vorgefassten Meinungen und Urteile und die heiligen Texte und alles Übrige über Bord zu werfen und die Schichten von Ablagerungen zu durchstoßen, die die Quelle des Selbst verdecken. Alle Heiligen haben sich von jeher nach innen gewandt und haben im Selbst gesucht, und dadurch sind sie über alle Zweifel hinausgelangt. Sich nach innen wenden bedeutet, 24 Stunden am Tag und in jeglicher Situation die Schichten, die das Selbst bedecken, eine nach der anderen zu durchstoßen und tiefer zu dringen, hin zu einem unbeschreiblichen Ort. Dies ist dann der Fall, wenn das Denken zu einem Ende findet und alles Unterscheiden aufhört, wenn falsche Ansichten und Meinungen von selbst verschwinden, ohne dass man sie zu vertreiben bräuchte, und wenn sich das wahre Handeln und der wahre Impuls, ohne angestrebt worden zu sein, von sich aus einstellen. Dies geschieht, wenn man die Wahrheit des Herzens kennt. Daikaku, 1213 bis 1279. Erfahrung. Zen-Meister Huangbo. Die Leute sagen immer, dass die äußeren Zustände den Geist hemmen und das Phänomenale das Prinzip hemmt. Also wünschen sie stets, dem äußeren Zustand zu entrinnen, um ihren Geist zur Ruhe zu bringen, und dem Phänomenalen zu entsagen, um das Prinzip zu schützen. Sie wissen nicht, dass der Geist das Phänomenale hemmt. Deswegen, wenn du den Geist dazu bringst, leer zu sein, werden die äußeren Zustände von sich aus leer sein, und du bringst das Prinzip dazu, ruhig zu sein, damit das Phänomenale von sich aus zur Ruhe komme. Zäume den Geist nicht von hinten auf. Mu Sung. Eines Abends erreichte der Mönch Won Yu während seiner Wanderung durch die Wüste eine kleine Oase und machte dort Rast. Won Io lebte von 617 bis 686. Gegen Mitternacht wachte er durstig auf. Es war stockfinster. Er kroch auf allen Vieren umher und suchte nach Wasser. Endlich berührte seine Hand einen Napf. Er hob ihn vom Boden auf, führte ihn an die Lippen und trank. Ah, wie köstlich! Dann verneigte er sich tief und dankte dem Buddha für die Gabe des Wassers. Am nächsten Morgen wachte Won Yu auf und sah neben sich, was er während der Nacht für einen Napf gehalten hatte. Es war ein zertrümmerter Schädel, blutverkrustet und mit verdorrten Fleischfetzen, die noch an den Wangenknochen hafteten. Seltsame Insekten krabbelten oder schwammen auf der Oberfläche des schmutzigen Regenwassers, das sich in der Hirnschale gesammelt hatte. Won Yu starrte den Schädel an und spürte, wie eine gewaltige Woge des Ekels in ihm aufstieg. Er riss den Mund auf. In dem Moment, da das Erbrochene hervorschoss, öffnete sich sein Geist und er verstand. Letzte Nacht war das Wasser, da er nichts gesehen und nichts gedacht hatte, köstlich gewesen. Heute Morgen hatten ihn Sehen und Denken dazu gebracht, sich zu übergeben. Ah, sagte er zu sich, das Denken schafft Gut und Böse, Leben und Tod. Und ohne Denken gibt es kein Universum, kein Buddha, kein Dharma. Alles ist eins und dieses eine ist leer. Jetzt war es für Won Yu nicht mehr nötig, einen Meister zu finden. Er verstand bereits das Wesen von Leben und Tod. Was gab es sonst noch zu lernen? Also kehrte er um und machte sich wieder auf den Weg zurück nach Korea. Zen-Meister Sung San, 1927 bis 2004. Zen erklärt nichts, Zen analysiert nichts. Es verweist lediglich zurück auf unseren Geist, sodass wir aufwachen und Buddha werden können. Vor langer Zeit fragte einmal jemand einen großen Zen-Meister, Ist es sehr schwierig, unser wahres Selbst zu erlangen? Der Zen-Meister erwiderte, ja, sehr schwierig. Später fragte jemand anderes denselben Zen-Meister, ist es sehr einfach, unser wahres Selbst zu erlangen? Ja, ganz einfach. Wiederum später fragte ihn jemand, wie ist die Zen-Übung? Sehr einfach oder sehr schwierig? Der Zen-Meister sagte, wenn du einen Schluck Wasser trinkst, merkst du selbst, ob's heiß oder kalt ist. Enttäuschung. Zen-Meister Yuai Hai, 720 bis 814. Sollte dein Geist abschweifen, folge ihm nicht. Und dein abschweifender Geist wird von selbst aufhören, umherzuschweifen. Sollte dein Geist den Wunsch haben, irgendwo zu verweilen, folge ihm nicht und verweile nicht dort. Und deines Geistes Suche nach einem Ort zum Verweilen wird von selbst ein Ende finden. Dadurch wirst du in den Besitz eines nicht verweilenden Geistes gelangen. Eines Geistes, der im Zustand des Nichtverweilens bleibt. Wenn du dir vollkommen eines nicht verweilenden Geistes in dir bewusst bist, wirst du entdecken, dass es einzig die Tatsache des Verweilens gibt. Nichts aber, bei dem man oder bei dem man nicht verweilen könnte. Dieses vollkommene Gewahrsein eines in dir selbst bei nichts verweilenden Geistes ist bekannt als eine klare Wahrnehmung seines eigenen Geistes haben oder mit anderen Worten, eine klare Wahrnehmung seines eigenen Wesens haben. Niederschrift von der blaugrünen Felswand. Wann immer du studierst und Fragen stellst, bedenke, dass es nicht viele Dinge gibt, um die du dich bekümmern solltest. Bedenken entstehen, weil du außen wahrnimmst, dass Berge und Flüsse und die große Erde existieren, weil du innen wahrnimmst, dass Sehen, Hören, Fühlen und Wissen existieren, weil du über dir siehst, dass es vielfältige Buddhas gibt, bei denen du Zuflucht suchen kannst, und weil du unter dir siehst, dass es empfindende Wesen gibt, die gerettet werden können. Du musst sie einfach allesamt ausspeien. Später schmiedest du, ob du gehst oder stehst, sitzt oder liegst, 24 Stunden am Tag, alles zu einem zusammen. Und säßest du dann auch auf der Spitze eines Haars, wäre sie so breit wie das Universum, und wohntest du in einem kochenden Kessel oder einer glühenden Esse, so wäre es so wie im Land des Friedens und der Seligkeit zu weilen. Und lebtest du inmitten eines Meers von Gold und Edelsteinen, wäre es so, wie in einer strohgedeckten Hütte zu leben. So gelangst du, wenn du ein fähiger Adept bist, auf natürlichem Wege, ohne jede Kraft zu vergeuden, zu der einen Wirklichkeit. Charlotte Yoko Beck. Unsere menschlichen Schwierigkeiten entstehen aus unseren Wünschen. Aber nicht alle Wünsche schaffen Probleme. Es gibt zwei Arten von Wünschen. Forderungen, das muss ich einfach haben, und Vorlieben. Vorlieben sind harmlos, wir können so viele haben, wie wir wollen. Wünsche, die Erfüllung fordern, sind das Problem. Es ist, als hätten wir dauernd Durst. Und um unseren Durst zu stillen, versuchen wir, einen Schlauch an einem Wasserhahn in der Mauer des Lebens zu befestigen. Was sind das für Wasserhähne, die wir anzuzapfen versuchen, um unseren Durst zu stillen? Der eine könnte eine Stelle sein, die wir unbedingt haben wollen. Der andere ist vielleicht der richtige Partner oder ein wohlerzogenes Kind. Etwas Seltsames geschieht, wenn wir alle Erwartungen aufgeben. Wir erhaschen einen Blick von einem neuen Wasserhahn, der unsichtbar war. Wir schließen unseren Schlauch daran an und entdecken zu unserer Freude, dass das Wasser nur so sprudelt. Wir denken, jetzt habe ich's gefunden, ich hab's. Und was geschieht? Wieder versickert das Wasser. Wir haben unsere Erwartung auf das Üben selbst gerichtet und wieder beginnt der Durst. Das Üben muss ein Prozess dauernder Enttäuschung sein. Wir müssen sehen, dass alles, was wir fordern und sogar bekommen, uns schließlich enttäuscht. Diese Entdeckung ist unser Lehrer. Koan und Lehrerworte. Huaneng, 638 bis 713. Gleichmut und Weisheit sind im Wesentlichen eins. Sie sind nicht zwei. Gleichmut ist die Grundlage der Weisheit. Weisheit ist die Funktion des Gleichmuts. Wenn im Mund Tugend herrscht, im Geist aber nicht, so sind Gleichmut und Weisheit eitel und keineswegs identisch. Aber wenn im Geist und im Mund Tugend herrscht und wenn das Innere und das Äußere wie eins sind, dann sind Gleichmut und Weisheit identisch. Wenn du mit Selbstverwirklichung befasst bist, sei nicht mit Disputieren befasst. Wenn du darüber disputierst, was zuerst kommt und was folgt, bist du nicht anders als ein Verblendeter. Du hast dich nicht von Gewinn und Verlust befreit. Du vertiefst nur deine Ich-Sucht. Womit sollen wir Gleichmut und Weisheit vergleichen? Sie sind wie das Licht einer Lampe. Wenn du die Lampe hast, kannst du Licht haben. Aber ohne Lampe muss es finster bleiben, da die Lampe die Grundlage des Lichtes ist und das Licht der Zweck der Lampe. Trotz der zwei Namen ist ihre Grundlage ein und dieselbe. Mit der Doktrin von Weisheit und Gleichmut verhält es sich genau so. Mazu, 709 bis 788. Auch wenn der Spiegelbilder des Mondes viele sind, ist der wirkliche Mond nur einer. Auch wenn es viele Quellen gibt, besitzt das Wasser eine einzige Natur. Im Universum gibt es eine Myriade Phänomene, doch der leere Raum ist nur ein einziger. Von vielen Prinzipien wird gesprochen, aber die ungehinderte Weisheit ist nur eine. Was immer eine feste Form hat, kommt doch von dem einen Geist. Ob es erschafft oder hinwegfegt, alles ist erhabenes Wirken, alles ist man selbst. Es gibt keinen Ort, an dem man außerhalb der Wahrheit stünde. Es ist alles das eigene Sein. Wenn es nicht so wäre, wer wäre es dann? Alle Dharmas sind Buddha-Dharmas und alle Dharmas sind Erlösung. Erlösung ist identisch mit Soheit. Kein Dharma weicht je von der Soheit ab. Ob gehend, stehend, sitzend oder liegend, alles ist unfassbares Wirken. Die Sutras sagen, dass der Buddha überall ist. Zen-Meister Lingyi, Rinzai, gestorben um 866. Die Zen-Schüler von heute haben absolut keine Ahnung von der Wahrheit. Sie sind wie herumstreuende Ziegen, die alles anknabbern, was ihnen unter die Nase kommt. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Diener und dem Herrn oder zwischen dem Gast und dem Gastgeber. Solche Leute treten mit einem verbogenen Geist an das Zen heran. Und sie sind außerstande, auf dynamische Situationen angemessen zu reagieren. Sie mögen als wahre Initiierte bezeichnet werden, aber in Wahrheit sind sie durch und durch weltliche Menschen. Um alle Anhaftungen wahrhaft aufgeben zu können, bedarf es eines wirklichen Gewahrseins, das den Erleuchteten vom Besessenen, das Echte vom Künstlichen, den Verderbten vom Weisen zu unterscheiden vermag. Erst wenn ihr diese Unterscheidungen vornehmen könnt, kann man sagen, dass ihr wahrhaft aus der Hörigkeit hinausgetreten seid. Nun gibt es eine zwanghafte Vernarrtheit, die sich mit wahrem Buddhismus vermischt. Der Klarsichtige durchschneidet Vernarrtheit wie Buddhismus. Wenn ihr das Heilige liebt und das Gewöhnliche verachtet, schaukelt ihr noch immer mitten im Ozean der Verblendung. Zen-Meister Muhak, 1317 bis 1405. Eines Tages stattete der König dem Zen-Meister Muhak einen Besuch im Horyong-Tempel ab. Der König schickte sein Gefolge hinaus und sagte zu Muhak: »Ich bin so sehr in die Staatsgeschäfte eingespannt, dass ich nicht einmal dazu komme, nach Herzenslust zu lachen. Heute wollen wir auf alle Förmlichkeiten verzichten und uns ganz zwanglos von Mensch zu Mensch miteinander unterhalten und uns einfach jeder an der Gesellschaft des anderen erfreuen. Muhak sagte, »Um das Eis zu brechen, sollte Eure Hoheit vielleicht zunächst einen Witz machen.« Der König sagte, »Schön. Muhak, du siehst aus wie ein hungriges Schwein auf der Suche nach Dung.« Muhak verneigte sich vor ihm und sagte, »Eure Hoheit sieht aus wie Buddha Shakyamuni auf dem Geierberg.« Der König war mit dieser Entgegnung unzufrieden und sagte, »Ich vergleiche dich mit einem Schwein und du vergleichst mich mit dem Buddha?« Muhak erwiderte, »Das liegt daran, dass ein Schwein nur Schweine sehen kann und ein Buddha nur Buddhas.« Der König lachte laut. Dann sagte er, »Du bist um einen Strich gescheiter als ich, aber deine Antwort war kein Witz, sondern eine Belehrung.« Shunryu Suzuki. Die Leute sagen, es sei schwierig, Zen zu praktizieren. Aber sie missverstehen die Gründe. Es ist nicht deshalb schwierig, weil es schwer ist, in der Haltung mit gekreuzten Beinen zu sitzen oder Erleuchtung zu erlangen. Es ist schwierig, weil es uns schwerfällt, unseren Geist und unsere Praxis im ursprünglichen Sinn reinzuhalten. In Japan verwenden wir den Ausdruck Shoshin, das heißt Anfängergeist. Das Ziel der Übung ist immer, unseren Anfängergeist zu bewahren. Wenn ihr zum Beispiel das Prajnaparamita-Sutra nur einmal rezitiert, so ist das vielleicht eine sehr gute Rezitation. Aber was würde passieren, wenn ihr es zweimal, dreimal, viermal oder noch öfter rezitiert? Dann verliert ihr leicht eure ursprüngliche Einstellung dazu. Dasselbe geschieht bei euren anderen Zen-Übungen. Eine Weile bewahrt ihr euren Anfängergeist, aber wenn ihr ein Jahr, zwei, drei oder mehr Jahre weiterübt, werdet ihr zwar vielleicht etwas vorankommen, aber ihr seid in Gefahr, die grenzenlose Bedeutung des ursprünglichen Geistes zu verlieren. Für Zen-Schüler ist es das Wichtigste, nicht dualistisch zu sein. Unser ursprünglicher Geist enthält alles in sich. Er ist immer reich und genügt sich selbst. Diesen euren selbstgenügsamen Geisteszustand solltet ihr nicht verlieren. Damit ist kein verschlossener Geist gemeint, sondern dass er wirklich leer und bereit ist. Wenn euer Geist leer ist, ist er stets für alles bereit. Er ist offen für alles. Im Anfängergeist gibt es viele Möglichkeiten. Im Geist des Experten nur wenige. So sein und Mitleid. Zen-Meister Huangbo, 9. Jahrhundert. Alle Buddhas und alle empfindenden Wesen sind nichts als der eine Geist, außerhalb dessen nichts existiert. Dieser anfangslose Geist ist ungeboren und unzerstörbar. Er ist nicht grün oder gelb und er hat weder Form noch Aussehen. Er gehört nicht zur Kategorie der Dinge, die existieren oder nicht existieren. Ebenso wenig kann er in Begriffen wie neu oder alt vorgestellt werden. Er ist weder lang noch kurz, weder groß noch klein, da er alle Bestimmungen, Maße, Namen, Spuren und Vergleiche transzendiert. Er ist das, was du vor dir siehst. Fang an, darüber nachzudenken, und du befindest dich augenblicklich im Irrtum. Er ist wie die grenzenlose Leere, die weder auszuloten noch zu durchmessen ist. Der eine Geist allein ist der Buddha. Und es besteht kein anderer Unterschied zwischen dem Buddha und den empfindenden Wesen als der, dass empfindende Wesen an Formen haften und so außerhalb ihrer selbst nach Buddhaschaft suchen. Gerade durch ihr Suchen verlieren sie sie aber, denn das bedeutet, den Buddha zu benutzen, um nach dem Buddha zu suchen, und den Geist zu benutzen, um den Geist zu fassen. Selbst wenn sie ein ganzes Äon lang ihr Äußerstes täten, würden sie es doch nicht schaffen. Sie wissen nicht, dass es genügt, das begriffliche Denken einzustellen und ihre Befasstheit zu vergessen, damit der Buddha vor ihnen erscheint. Denn dieser Geist ist der Buddha, und der Buddha ist alles Lebendige. Er ist um nichts darum geringer, dass er sich in gewöhnlichen Dingen manifestiert. Und er ist um nichts darum gewaltiger, dass er sich in den Buddhas manifestiert. Zen-Meister Kosho Uchiyama. Wie man's auch dreht und wendet, ich bin nur hier, weil meine Welt hier ist. Als ich meinen ersten Atemzug tat, wurde meine Welt mit mir geboren. Wenn ich sterbe, stirbt meine Welt mit mir. Mit anderen Worten, ich wurde nicht in eine bereits vor mir existierende Welt hineingeboren. Noch lebe ich lediglich als ein Individuum unter Millionen anderer Individuen. Noch lasse ich irgendjemanden zurück, der nach mir weiterleben wird. Die Menschen begreifen sich als Mitglieder einer Gruppe oder Gesellschaft. Doch das ist nicht eigentlich wahr. Tatsächlich bringe ich meine eigene Welt ins Dasein, verlebe sie und nehme sie mit mir, wenn ich sterbe. Ich kann nicht genug betonen, wie wesentlich es ist, sehr, sehr aufmerksam auf dieses Selbst zu achten. Ursprung aller Dinge im Universum. Du lebst gemeinsam mit deiner Welt. Erst wenn du dies vollkommen verstehst, wird sich alles auf der Welt als das alle Dinge durchdringende Selbst erweisen. Für uns Buddhisten ist dies unser Gelübde oder die Richtung, in die wir blicken. Mit anderen Worten, wir geloben, alle empfindenden Wesen zu retten, damit dieses Selbst noch umso mehr es selbst werde. Danach richten wir unser Leben aus. Shakyamuni formulierte es folgendermaßen: Alle Welten sind meine Welt und alle empfindenden Wesen, Menschen, Dinge und Situationen sind meine Kinder. Zen-Meister Lingyi, Rin Sai, gestorben um 866. Wenn du frei sein willst, lerne dein wahres Selbst kennen. Es hat keine Form, kein Aussehen, keine Wurzel, keine Stütze, keine Wohnung. Doch es ist lebendig und voller Spannkraft. Es reagiert mit großer Geschmeidigkeit, doch lässt sich seine Funktion nicht räumlich festlegen. Wenn du nach ihm suchst, entfernst du dich deshalb immer weiter von ihm. Und wenn du Ausschau nach ihm hältst, wendest du dich umso mehr von ihm ab. Zen-Meister Sung San. Das Zen hat einen sehr einfachen und direkten Lehrstil. Die Bedeutung von Zen ist folgende. Wenn ihr verstehen wollt, was eine Wassermelone ist, holt ihr euch eine Wassermelone, nehmt ein Messer und schneidet die Wassermelone. Dann steckt ihr euch eine Scheibe in den Mund und wusch, eure Erfahrung. Wörter und Sprache und Bücher und Gelehrsamkeit können das nicht vermitteln. Selbst wenn ihr 100 Bücher über Wassermelonen lest und euch 100 Vorträge darüber anhört, könnt ihr dadurch nicht so viel lernen wie durch einen einzigen Bissen. Was ist eine Wassermelone? Wusch! Ah, das ist eine Wassermelone. Dann erlangt ihr Wassermelone. Und dieses Erlangen ist endgültig. Deswegen heißt es vom Zen, unabhängig von Worten und Sprache, eine besondere Überlieferung außerhalb der Sutras, die unmittelbar auf des Menschen Herz deutet. Sieh dein wahres Wesen, werde Buddha. Um eine Wassermelone zu verstehen, braucht man keine Wörter und keine Sprache. Selbst ein kleines Kind versteht das. Das ist die Lehrweise des Zen. Die vier großen Gelübde. Ich gelobe, allen empfindenden Wesen zu helfen. Ich gelobe, alle Leiden zu beenden. Ich gelobe, alle Dharma-Methoden zu erlernen. Ich gelobe, die Buddhaschaft zu erlangen. Das erste Gelübde ist das Wichtigste. Wenn du einzig daran denkst, den empfindenden Wesen zu helfen, werden deine Leiden natürlich geringer werden. Wenn du nichts anderes im Sinn hast, als den empfindenden Wesen zu helfen, wirst du auf natürliche Weise alle Dharma-Methoden erlernen. Schließlich, wenn du so lange fortfährst, den empfindenden Wesen zu helfen, bis es kein Selbst mehr gibt, dann werden in dem Moment auch alle empfindenden Wesen verschwinden. Dann wirst du die Buddhaschaft erreicht haben. Denn an dem Punkt gibt es keinerlei Unterscheidung. Keine empfindenden Wesen und kein Selbst mehr. Abgelegt werden diese Gelübde jeden Tag von allen Buddhas und Bodhisattvas und von jedem, der den Weg ernsthaft zu beschreiten wünscht. Zen-Meister Zhang Yan. Schwimmen und Wasser. Zen-Meister Dogen. 1200 bis 1253. Wenn Menschen die Erleuchtung erlangen, ist das wie wenn der Mond sich im Wasser spiegelt. Der Mond wird nicht nass, das Wasser wird nicht durchstoßen. Obwohl es ein gewaltiges, ungeheures Licht ist, hat es Platz in einem kleinen bisschen Wasser. Selbst der ganze Mond, der ganze Himmel haben Platz in einem Tautropfen im Gras. Ja, selbst im winzigsten Tröpfchen Wasser. Die Erleuchtung zerschmettert den Menschen nicht, wie der Mond das Wasser nicht zerteilt. Der Mensch schränkt die Erleuchtung nicht ein, wie der Tautropfen den Mond am Himmel nicht einschränkt. Den Buddha-Weg lernen heißt das Selbstlernen. Das Selbstlernen heißt das Selbstvergessen. Das Selbstvergessen heißt, von allen Dharma erleuchtet werden. Von allen Dharma erleuchtet werden heißt Leib und Geist des Selbst und Leib und Geist des anderen ausfallen machen. Es heißt, die Erleuchtungsspur auslöschen und den Zustand nach der Erleuchtung ausdehnen. Beim ersten Verlangen nach dem Dharma entfernt man sich gar weit aus der Nähe des Dharma. Wenn einer durch die richtige Überlieferung weiß, dass das Dharma schon in ihm ist, so ist er also gleich der ursprüngliche Mensch. Wenn einer in einem Schiff voranfahrend die Augen zurückwendet und das Ufer anschaut, meint er fälschlich, das Ufer bewege sich. Wenn er aber die Augen fest auf das Schiff heftet, erkennt er, dass das Schiff voraneilt. Ähnlich führt eine falsche Vorstellung von Leib und Geist und die unterscheidende Bejahung der 10.000 Dharma zur irrigen Auffassung der Beständigkeit der Eigennatur. Wenn du aufrichtig handelst und dich dem Ursprung zuwendest, wird es offenbar, dass alle Dharma kein Selbst haben. Tisho Warner. Früher bin ich viel Kanu gefahren und besonders gern bin ich auf den schmalen, reißenden Flüsschen von Neuengland gepaddelt. Sie werden Steingärten genannt, weil sie sich zwischen Felsblöcken winden und schlängeln, die von Gletschern zurückgelassen wurden. Wenn man sich auf diesen quecksilbrigen Flüsschen einfach treiben lässt, fährt man entweder sein Kanu am nächsten Felsen zu Bruch oder man gerät in Querlage zur Strömung und läuft sofort voll. Die Strömung ist stark genug, um dein Kanu zu zermalmen und dich sogar zu ertränken. Aber wenn du sie verstehst, kannst du dich in Harmonie mit ihr bewegen. Du kannst mit der Strömung tanzen, aalglatt um Felsen gleiten und blitzflink durch Strudel schnellen. Du kannst das alles schaffen, ohne dich besonders anzustrengen. Aber es hat nichts mit sich treiben lassen zu tun. Es ist ein aktives sich einlassen auf Naturkräfte, mit denen man so innig vertraut ist, dass man im Einklang mit ihnen handeln kann. Passives sich treiben lassen ist nicht die Art von Annehmen, von der der Buddha-Weg spricht. Der Buddha-Weg sagt, dass wir das annehmen sollen, was in diesem Augenblick ist. Die Dinge so akzeptieren, wie sie sind, aber mit einem weit offenen Geist und Herzen, als ein aktives Sich-Einlassen auf das Leben. Und geraten wir zwischendurch in ruhiges Wasser, dann können wir uns an seiner Friedlichkeit erfreuen, im sicheren Bewusstsein, dass sie nicht von Dauer sein wird. Charlotte Yoko Beck. Wir sind im Grunde Wirbel im Fluss des Lebens. Im Vorwärtsströmen trifft der Fluss vielleicht auf Felsblöcke, Äste oder Unebenheiten im Flussbett, durch die plötzlich hier und da ein Wirbel entsteht. Das Wasser, das in den Wirbel fließt, schießt herum und wird rasch wieder Teil des Flusses, bis es schließlich Teil eines neuen Wirbels wird und sich dann wieder weiter bewegt. Auch wenn es für kurze Zeit scheinbar als etwas Eigenes unterschieden werden kann, ist das Wasser im Wirbel doch nichts anderes als der Fluss selbst. Die Stabilität eines Wirbels ist sehr vergänglich. Die Energie des Lebensflusses formt lebendige Dinge. Ein Menschen, ein Hund, eine Katze, Bäume, Pflanzen. Dann verändert sich das, was den Wirbel formte, selbst. Und der Wirbel löst sich auf und wird wieder Teil des ganzen Flusses. Die Energie, die einen bestimmten Wirbel gebildet hat, schwindet. Und das Wasser strömt weiter, um vielleicht wieder erfasst zu werden und für einen Augenblick die Form eines neuen Wirbels anzunehmen. Tycho Warner. Gewöhnlich meinen wir, dass sich die Dinge um uns herum verändern, dass sie in rasendem Tempo vorüberjagen und uns ein Gefühl der Instabilität geben. Also versuchen wir, sie zu verlangsamen. Wir versuchen, uns auf festen Grund zu stellen, wo in Wirklichkeit nur Treibsand ist. Und das macht uns nur umso unsicherer. Wir tun so, als wären wir stabile, unveränderliche Dinge, denen Veränderungen widerfahren. Aber das ist nicht möglich. Wenn wir die Idee, dass die Dinge sich verändern, zu Ende denken, dann erkennen wir, dass wir selbst Veränderung sind, dass das Wesen der Dinge Veränderlichkeit ist. Der Buddha sagte, dass wir deswegen leiden, weil wir diese wahre Natur der Dinge nicht erkennen. Wir vermissen den festen Boden unter den Füßen und werden seekrank, weil wir meinen, die Dinge müssten stillhalten. Der Ratschlag des Buddha ließe sich in etwa so wiedergeben: Lerne schwimmen. Die Unbeständigkeit ist ein gewaltiger Strom von Phänomenen, von Wesen, Dingen und Ereignissen, die in Abhängigkeit voneinander entstehen und vergehen. Diese natürliche Ordnung der Dinge schließt uns ein, und ihre Gesetze sind unsere Gesetze. Wir sind ein endlos strömender Fluss in einem endlos strömenden Fluss. Zen-Meister Dogen, 1200 bis 1253. Die Geburt ist wie eine Bootsfahrt. Du hisst die Segel und bewegst das Ruder. Obwohl du ruderst, fährt dich doch das Boot, und ohne das Boot könnte niemand fahren. Aber du fährst in dem Boot, und dein Fahren macht das Boot zu dem, was es ist. Durchdenke einen solchen Moment. In einem solchen Moment gibt es nichts als die Welt des Bootes. Der Himmel, das Wasser und die Küste sind alle die Welt des Bootes, was nicht dasselbe ist wie eine Welt, die nicht die des Bootes ist. Wenn du in einem Boot fährst, sind dein Körper und dein Geist und die Umgebung zusammengenommen die ungeteilte Aktivität des Bootes. Die ganze Erde und der ganze Himmel sind beides die ungeteilte Aktivität des Bootes. Ebenso ist die Geburt nichts als du. Du bist nichts als die Geburt. Alltag. Jiyi, 538 bis 597. Kultivierung bedeutet Übung, Verwirklichung bedeutet Erlangung. Weiterhin bedeutet Kultivierung die Ursache üben und Verwirklichung die Wirkung erfahren. Niederschrift von der blaugrünen Felswand. Mein Alltag, er ist auch nicht anders. Nur stimme ich mit allem überein. Kein Ort wird begehrt oder verabscheut. Nirgends bin ich dafür oder dagegen. Wer hält Purpur und Karmesin für ehrenwert? Die grünen Berge haben kein Körnchen Staub. Spirituelle Kräfte und ihre Wundertaten. Wasser schöpfen und Brennholz tragen. Vergangenheit. Thich Nhat Hanh. Als der Buddha sagte, lauft nicht der Vergangenheit nach, meinte er damit, lasst euch nicht von der Vergangenheit überwältigen. Er meinte damit nicht, dass wir aufhören sollten, die Vergangenheit eingehend zu betrachten. Wenn wir die Vergangenheit mit eingehender Betrachtung vor unserem inneren Auge vorbeiziehen lassen, sind wir fest in der Gegenwart verankert und werden nicht von der Vergangenheit überwältigt. Das Material der Vergangenheit, das die Gegenwart geformt hat, tritt klar zutage, wenn es sich in der Gegenwart ausdrückt. Wir können von diesem Material lernen. Wenn wir es eingehend betrachten, können wir zu einem neuen Verständnis dieses Materials gelangen. Wir nennen dies etwas Altes noch einmal anschauen, um etwas Neues zu lernen. Wenn wir wissen, dass die Vergangenheit auch in der Gegenwart liegt, verstehen wir, dass wir die Vergangenheit ändern können, indem wir die Gegenwart verwandeln. Die Geister der Vergangenheit, die uns in die Gegenwart hinein verfolgen, gehören auch in den gegenwärtigen Augenblick. Sie eingehend betrachten, ihre Natur erkennen und sie umwandeln, heißt die Vergangenheit umwandeln. Sengzhan, Sosan, 526 bis 606. Der vollkommene Weg ist nicht schwierig. Nimm einfach keine Unterscheidungen vor. Wenn du jenseits von Liebe und Hass bist, ist alles so klar wie das helle Tageslicht. Jage nicht den äußeren Bedingungen nach, ebenso wenig verweile in der inneren Leere. Ruhe im Einssein mit den Dingen, und alle Schranken werden verschwinden. Sobald du richtig und falsch denkst, gerätst du in Verwirrung und verlierst deinen wahren Geist. Die beiden kommen von dem einen, aber es darf auch kein Haften an dem einen geben. Indem du alle Dinge gleichmütig betrachtest, wird es dir gelingen, zur Natur zurückzukehren. Indem du alle Bedingungen beseitigst, bist du jenseits aller Unterscheidung. Eines ist die vielen und die vielen sind eins. Kannst du dies erkennen, kannst du aller Sorgen ledig sein. Der aufrichtige Geist ist absolut, das Absolute ist der aufrichtige Geist. Schneidest du den Pfad der Sprache ab, bist du jenseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zen-Meister Huangbo, gestorben 850. Gestattet euch niemals, den äußeren Schein für die Wirklichkeit zu halten. Vermeidet den Fehler, in Kategorien von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu denken. Die Vergangenheit ist nicht vergangen. Die Gegenwart ist ein flüchtiger Augenblick. Die Zukunft steht noch nicht bevor. Wenn ihr die Zügelung des Geistes, Sazen, übt, sitzt in der richtigen Haltung, bleibt vollkommen still und lasst es nicht zu, dass die geringste Bewegung eures Geistes euch beunruhige. Nichts anderes als das ist die Erlösung. Kochen. Dogen über seine Erfahrungen in Zen-Klöstern Chinas. Es gehört zu den Aufgaben eines Küchenmeisters, während eines Tages und einer Nacht sich gleich nach Beendigung des Mittagsmahls die für die Mittags- und Morgenmahlzeit benötigten Zutaten, also Reis und Gemüse, zu beschaffen. Mit dem, was er erhalten hat, muss er höchst sorgfältig umgehen, so als seien sie so kostbar wie die Pupillen seiner Augen. Und dies heißt, der Küchenmeister muss sie behandeln, als seien es Speisen für den Kaiser. Auf die rohen wie auf die mit Feuer zubereitenden Gerichte soll er die gleiche Sorgfalt verwenden. Dann versammeln sich die leitenden Mönche in der Tempelküche und überlegen, welchen Geschmack die Mahlzeiten des nächsten Tages besitzen sollen, was für ein Gemüse gegessen und welche Art Brei gekocht werden soll. In den Mönchsregeln steht, der Küchenmeister muss, bevor er das Material und den Geschmack sowie die Menge des Gemüses bestimmt, darüber mit den anderen leitenden Mönchen beraten. Zen-Meister Dogen, 1200 bis 1253. Wenn du Essen zubereitest, betrachte die Zutaten niemals aus konventioneller Perspektive, noch beurteile sie ausschließlich aufgrund deiner Emotionen. Befleißige dich einer Haltung, die sich bemüht, aus gewöhnlichem Grüngemüse große Tempel zu errichten und die auch bei der trivialsten Aktivität den Buddha-Dharma bezeugt. Wenn du eine Suppe aus gewöhnlichen Grüngemüsen zubereitest, lass dich nicht zu Abneigungen gegen diese hinreißen und achte sie auch nicht gering. Noch vollführe Freudensprünge, nur weil du erlesene Zutaten für ein besonderes Gericht erhalten hast. Ebenso wenig wie du einer Speise zusprichst, nur weil sie besonders gut schmeckt, besteht irgendein Grund, gegenüber einem schlichten Gericht Widerwillen zu empfinden. Sei nicht nachlässig und gedankenlos, nur weil dir die Zutaten unbedeutend erscheinen. und sieh dich vor, dass du mit Zutaten von höherer Qualität nicht sorgfältiger arbeitest. Jemand, der sich von der Qualität eines Dinges beeinflussen lässt oder der seine Rede und sein Verhalten entsprechend dem Aussehen oder dem Rang der Personen verändert, denen er jeweils begegnet, der ist kein Mensch, der am Weg arbeitet. Zen-Meister Muso Kokushi, 1275 bis 1351. Speisen haben viele Geschmäcke. Welcher davon könnte als der eigentliche bezeichnet werden? Ebenso wie sich das Temperament der Menschen unterscheidet, so auch ihre Vorlieben. Manche Menschen mögen Süßigkeiten, manche mögen scharfe Speisen. Wolltest du behaupten, der Geschmack, den du magst, sei der Geschmack schlechthin, dann wärst du ein Narr. Genauso ist es mit den buddhistischen Lehren. Da sich die Neigungen der Menschen unterscheiden, kann es sein, dass eine bestimmte Lehre für einen bestimmten Menschen von besonderem Wert ist. Aber klammert sich diese an sie als die eine und einzige Wahrheit, unter Ausschluss aller anderen Lehren, wird sie zur Täuschung. Thich Nhat Hanh. Allein leben heißt nicht, Welt und Gesellschaft ablehnen. Der Buddha hat gesagt, allein leben hieße, im gegenwärtigen Augenblick weilen und tief in das gegenwärtige Geschehen schauen. Wenn wir das tun, werden wir nicht in die Vergangenheit gezogen oder in Gedanken über die Zukunft verwickelt. Der Buddha hat gesagt, wenn wir nicht im gegenwärtigen Augenblick leben können, dann sind wir nicht einmal wirklich allein, wenn wir im tiefsten Wald allein sind. Und er hat weiter gesagt, wenn wir dagegen im gegenwärtigen Augenblick voll und ganz lebendig sind, dann kann man von uns sagen, wir lebten allein, selbst wenn wir in einer Stadt unter vielen Menschen leben. Buddhistische Meditierende wissen, wie wichtig das Üben in einer Gemeinschaft ist. Darauf bezieht sich der Satz, ich nehme Zuflucht zum Sangha. Ein vietnamesisches Sprichwort sagt, Suppe ist für eine Mahlzeit, was Freunde für die Übungspraxis sind. Mit einer Gemeinschaft in Berührung sein, von den anderen lernen, in einer Gemeinschaft Zuflucht suchen, das sind alles sehr wichtige Dinge. Es gilt, den Weg allein zu leben, in einer Gemeinschaft von Übenden zu entdecken. Shundo Aoyama. Ich habe einmal eine Geschichte über eine Reise durch Himmel und Hölle gehört. An beiden Orten sah der Besucher zahllose Menschen an einer Tafel sitzen, auf der viele köstliche Speisen standen. An die rechte Hand der Menschen waren über einen Meter lange Essstäbchen gebunden, während ihre linke Hand an den Stuhl gefesselt war. Die Menschen in der Hölle versuchten, ihre Arme so weit wie möglich auszustrecken, aber die Essstäbchen waren zu lang, als dass sie es hätten schaffen können, einen Bissen in den Mund zu bekommen. Sie wurden ungeduldig und ihre Hände und Essstäbchen verfingen sich in denen ihrer Nachbarn und gegenüber. Die Leckerbissen wurden überall hin verstreut. Im Himmel dagegen benutzten die Menschen ihre langen Essstäbchen, um die Lieblingsspeise eines anderen aufzunehmen und ihm an die Lippen zu führen, und wurden ihrerseits auf die gleiche Weise von anderen gefüttert. Sie alle genossen ihr Mahl in Harmonie. Übung. Zen-Meister Huangbo, gestorben 850. In unserer Zeit streben die Menschen lediglich danach, sich mit Kenntnissen und Schlussfolgerungen vollzustopfen. Sie suchen überall nach Buchwissen und nennen das Ganze dann Dharma-Übung. Sie wissen nicht, dass so viele Kenntnisse und Schlussfolgerungen genau die gegenteilige Wirkung haben, nämlich Hindernisse aufzuschichten. Indem man lediglich viele Kenntnisse anhäuft, ist man wie ein Kind, das sich den Magen verdirbt, indem es zu viel Quark in sich hineinschlingt. Diejenigen, die den Weg gemäß den drei Fahrzeugen Zen, übriges Mahayana, Theravada studieren, sind alle so. Man kann sie als nichts anderes bezeichnen, denn als Menschen mit verdorbenem Magen. Wenn sogenannte Kenntnisse und Schlussfolgerungen nicht verdaut werden, verwandeln sie sich in Gifte, denn sie gehören ausschließlich der Ebene des Samsara an. Im Absoluten ist nichts dergleichen zu finden. Wan Yu, 617 bis 686. Alle Menschen wissen, wie sie ihren Hunger durch Speise stillen können, aber wenige wissen genug, um als Heilmittel gegen ihre Unwissenheit den Dharma zu erlernen. Weisheit und Übung sind wie die zwei Räder eines Karrens. Anderen frommend, ebenso wie einem selbst, sind sie wie die zwei Flügel eines Vogels. Wenn der Abend naht, bereust du, frühmorgens nicht geübt zu haben. Die weltlichen Freuden, die du jetzt genießt, werden in der Zukunft zu leiden. Warum hängst du dann an diesen Freuden? Ein Moment Geduld wird zu Freude ohne Ende. Warum übst du dann nicht? Meditation. Huineng, 638 bis 716. Liebe Freunde, inwiefern ähneln sich also Meditation und Weisheit? Sie ähneln der Lampe und dem Licht, das diese ausstrahlt. Wenn eine Lampe da ist, gibt es Licht. Ist keine Lampe da, gibt es kein Licht. Die Lampe ist die Grundlage des Lichts. Das Licht ist die Funktion der Lampe. Obwohl sie also zwei unterschiedliche Namen haben, sind sie der Substanz nach nicht zwei. Mit der Meditation und der Weisheit verhält es sich genau so. Zen-Meister Huang Bo, gestorben 850. Zu dieser unserer Zen-Doktrin. Seit sie erstmals weitergegeben wurde, hat sie nie erklärt, dass die Menschen nach Gelehrsamkeit streben oder sich Begriffe bilden sollten. Den Weg studieren ist nur ein bildlicher Ausdruck. Er ist nur ein Mittel, um bei Menschen, die erst am Anfang ihrer Entwicklung stehen, Interesse zu wecken. Tatsächlich ist der Weg nichts, was sich studieren ließe. Studium führt zum Denken in Begriffen, und so wird der Weg vollkommen missverstanden. Außerdem ist der Weg nichts, was eine eigene Existenz besäße. Er wird der Mahayana-Geist genannt. Geist, der sich weder innen noch außen noch in der Mitte befindet. In Wahrheit ist nirgendwo sein Ort. Zen-Meister Dogen, 1200 bis 1253. Wenn du etwas erreichen willst, dann solltest du unverzüglich beginnen, dich darum zu bemühen. Für eine intensive Zen-Meditation ist ein ruhiger Raum zu empfehlen. Iss und trink mit Maßen. Lass alle Objekte des Geistes los. Nimm eine Ruhepause von allen Sorgen. Denke nicht an Gut oder Böse, bekümmere dich nicht um Recht oder Unrecht. Halte alle Tätigkeiten des Gemüts, des Verstandes und des Bewusstseins an und bringe alles Denken, Vorstellen und Meinen zum Stillstand. Strebe nicht an, ein Buddha zu werden. Und wie könnte dies auch auf eine Frage von Sitzen oder Liegen reduziert werden? Shunryu Suzuki. Bevor wir noch praktizieren, ist Erleuchtung schon da. Doch gewöhnlich verstehen wir die Praxis von Sazen und die Erleuchtung als zwei verschiedene Dinge. Hier ist die Praxis wie eine Brille. Und wenn wir die Praxis benutzen, wie man eine Brille aufsetzt, dann sehen wir Erleuchtung. Das ist das falsche Verständnis. Die Brille selbst ist Erleuchtung und sie aufzusetzen ist ebenfalls Erleuchtung. Was immer ihr also tut, auch wenn ihr gar nichts tut, Erleuchtung ist immer da. Das ist Bodhidharmas Verständnis von Erleuchtung. Cheng Yen. Yuerang beobachtete einen Mönch mit Namen Masu, der die Angewohnheit hatte, den ganzen Tag lang Sazen zu üben. Da er erkannte, dass dies kein gewöhnlicher Mönch war, fragte Yuerang ihn, »Warum übst du unentwegt Sazen?« Masu antwortete, »Um Buddhaschaft zu erlangen.« Yuerang hob einen Ziegel auf und fing an, ihn kräftig zu reiben. Nach einer Weile fragte Masu, »Was tust du da?« Yuerang antwortete, »Ich poliere diesen Ziegel zu einem Spiegel.« Masu sagte, »Das ist Unsinn. Seit wann kann man durch Polieren aus einem Ziegel einen Spiegel machen?« Yuerang entgegnete, »In der Tat. Und wie kann man durch Sazen üben ein Buddha werden? Daraufhin fragte Masu, was soll ich tun? Yuerang sagte, wenn der Ochse den Karren nicht ziehen will, schlägst du den Karren oder den Ochsen? Masu wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Also sagte Yuerang, übst du Sazen, um Zen zu erlangen oder um ein Buddha zu werden? Wenn es um Zen geht, ist Zen weder Sitzen noch Liegen. Wenn es um Buddhaschaft geht, hat Buddha keine Form. Da der Dharma keine beständige Form hat, sollte es kein Festhalten, kein Zurückweisen geben. Deine Anhaftung am Sitzen hindert dich daran, Buddhaschaft zu verwirklichen. Und sie tötet außerdem den Buddha. Daito, 1282 bis 1334. Alle Zen-Schüler sollten sich zu Beginn dem Sazen, dem Sitzen in Versenkung, widmen. In der vollkommen verschränkten oder der halb verschränkten Position sitzend, mit halb geschlossenen Augen, das ursprüngliche Gesicht sehen, das war, ehe Vater oder Mutter geboren wurden. Das bedeutet, den Zustand zu sehen, der war, bevor die Eltern geboren wurden, bevor Himmel und Erde getrennt wurden, bevor man menschliche Gestalt erhielt. Das, was man das ursprüngliche Gesicht nennt, wird erscheinen. Das ursprüngliche Gesicht ist etwas ohne Farbe oder Form, so wie der leere Himmel, in dessen Klarheit keine Form ist. Das ursprüngliche Gesicht ist in Wirklichkeit ohne Namen, aber es wird durch Bezeichnungen umschrieben wie ursprüngliches Gesicht, der Herr, die Buddha-Natur und der wahre Buddha. Es verhält sich damit wie mit dem Menschen, der bei seiner Geburt auch keinen Namen hat, dem aber später verschiedenerlei Namen verliehen werden. Die 1700 Koans oder Fallbeispiele, denen sich die Zen-Schüler widmen, haben alle nur den einen Zweck, sie dazu zu bringen, ihr ursprüngliches Gesicht zu sehen. Der Erhabene saß 6 Jahre lang in den Schneebergen in Meditation, sah dann den Morgenstern und war erleuchtet. Und das bedeutete, sein ursprüngliches Gesicht zu sehen. Jedes Mal, wenn ein Gedanke aufkommt, wirf ihn fort. Gedanken sind wie Wolken. Wenn die Wolken sich verzogen haben, tritt der Mond hervor. Der Mond der ewigen Wahrheit ist das ursprüngliche Gesicht. Zen-Meister Dogen, 1200 bis 1253. Den Buddha-Weg zu studieren bedeutet, das Selbst zu studieren. Das Selbst zu studieren bedeutet, das Selbst zu vergessen. Das Selbst zu vergessen bedeutet, von einer Myriade von Dingen vergegenwärtigt zu werden. Wenn man von einer Myriade von Dingen vergegenwärtigt ist, fallen der eigene Körper und Geist sowie die Körper und Geister der anderen fort. Keine Spur von Erkenntnis verbleibt. Und diese keine Spur setzt sich unendlich fort. Der Geist selbst ist der Buddha. Übung ist schwierig, Erklärung ist nicht schwierig. Nicht Geist, nicht Buddha. Erklärung ist schwierig, Übung ist nicht schwierig. Krankheit. Zen-Meister Basui Dokusho, 1327 bis 1386. In alter Zeit lebte ein Mann. Als er im Hause eines Freundes im Begriff war, Reiswein zu trinken, glaubte er, im Weinbecher eine kleine Schlange zu sehen. Doch trank er den Wein. Als er danach nach Hause ging, hatte er arge Leibschmerzen. Man wandte viele Heilmittel an, doch ohne Wirkung. Als das Leben des Mannes zu Ende ging, hörte der Gastgeber von seinem Zustand und lud ihn abermals zu sich ein. Er ließ ihn auf der gleichen Stelle Platz nehmen wie beim vorigen Mal und bot ihm abermals Reiswein an. Dabei sagte er ihm, dass es eine Arznei sei. Als der Kranke trinken wollte, war wieder, wie beim vorigen Male, eine kleine Schlange im Wein. Und diesmal machte er seinen Gastgeber darauf aufmerksam. Da wies der Gastgeber auf die Decke über seinem Gast. Und als der Mann hinaufblickte, sah er dort eine Armbrust hängen. Da wusste er, dass die Schlange, die er auch beim vorigen Mal gesehen hatte, die Spiegelung der Armbrust war. Die Blicke der beiden Männer trafen sich und sie lachten. Gesprochen wurde nichts. Die Schmerzen des Kranken verschwanden auf der Stelle und er ward wie ehedem gesund. Also ist es auch mit dem Erwachen zum Buddha-Wesen. Der Patriarch Yoka hat gesagt, wenn ihr das wahre Wesen klar erkennt, so gibt es weder menschliches Bewusstsein noch Dinge. Und im gleichen Augenblick werden höllische Werke ausgelöscht. Eben dieses wahre Wesen ist der Ursprung aller Geschöpfe. Zen-Meister Kyong Ho, 1849 bis 1912. Wünsche dir keine vollkommene Gesundheit. In vollkommener Gesundheit liegen Gier und Verlangen. So sagte ein früherer Meister, stelle aus dem Leiden des Krankseins gute Medizin her. Hoffe nicht auf ein Leben ohne Probleme. Ein einfaches Leben führt zu einem wertenden und bequemen Geist. So sagte ein früherer Meister einmal, akzeptiere die Ängste und Schwierigkeiten dieses Lebens. Erwarte nicht, dass deine Übung immer frei von Hemmnissen sei. Ohne Hindernisse könnte der nach Erleuchtung strebende Geist leicht ausglühen. So sagte ein früherer Meister einmal, finde unter Widrigkeiten zur Erlösung. Man An, 17. Jahrhundert. Stell dir vor, du würdest dein einziges Kind in einer Menschenmenge verlieren oder einen unschätzbaren Edelstein fallen lassen. Meinst du, du würdest das Kind oder den Edelstein nur wegen des Gedränges und des Pöbels endgültig verloren geben? Würdest du dich nicht auf die Suche nach ihnen machen, auch wenn viel Arbeit auf dich wartete oder du arm oder krank wärst? Selbst wenn du in eine unüberschaubare Menschenmenge eintauchen und bis tief in die Nacht hinein suchen müsstest, wäre dein Herz nicht in Frieden, ehe du dein Kind oder deinen Edelstein nicht gefunden und gerettet hättest. Weite und Stille. Niederschrift von der blaugrünen Felswand. Grenzenloser Wind und Mond, Auge in den Augen. Unerschöpfliche Himmel, unendliche Erde, Licht über Licht. Die Weide schwarz, die Blume hell, 10.000 Häuser. Klopf an, wo du willst. Jemand wird Antwort geben. Zen-Meister Yuan Wu, 1063 bis 1135. Das menschliche Leben passt sich den Umständen an. Es ist nicht nötig, die Tätigkeit zurückzuweisen und die Stille zu suchen. Mach dich nur inwendig leer und auswendig harmonisch. Dann wirst du selbst inmitten hektischster Tätigkeit in Frieden sein. Zen-Meister Sung San. Ursprünglich war dieses Metall hässliches Gestein. Dann wurde das Gestein lange Zeit über einem sehr heißen Feuer erhitzt, bis es sich verflüssigte. Jetzt wird diese Flüssigkeit in eine Hohlform gegossen werden und die Gestalt einer großen, schönen Glocke annehmen. Und sobald sie erkaltet ist, wird jemand die Glocke anschlagen und der schöne Ton wird das ganze Weltall erfüllen. Wir alle sind wie Steine. Und wenn wir eifrig üben, erhitzen wir unser Herz zu einer großen, heißen Flamme, die unsere Gedanken und Gefühle, unsere Situation und unsere Meinung darüber schmelzen lässt, bis wir wie geschmolzenes Metall werden, bereit, die Gestalt eines großen Bodhisattva anzunehmen, der, wenn von einem Hilfeschrei angeschlagen, einen gewaltigen, tiefen Ton erzeugt, der widerhallt und das ganze Weltall erfüllt und alle Wesen beglückt. Lektionen der Stille. Klassische Zen-Texte. Es sprachen Maja Maranow und Stefan Schad. Regie Wolfgang Stockmann. Ein Hörbuch des Verlags CH Beck, produziert von Stückwerke Die Kulturfirma.